den Betrüger, der dem Geist in Fesseln schlägt, der die giftzerblindenden Glaubens in der Jugend Herzen legt, der das Fundament der Freiheit aller Orten unterwühlt und mit seinem Druck vom Himmel armen Volk die Erde steht. Lass das Licht des Geistes strahlen, dass die Herzen es durchglüht und die reine Menschenliebe überall auf Erden blüht, dass kein finsterer Hass die Völker fürder voneinander trennt, dass man gern in jedem Menschen seinen Bruder anerkennt. Freie Menschen, keine Knechte, jedem Teil an dieser Erd. Gleiche Pflichten, gleiche Rechte, jedem Mann sein eigener Wert. Dies das Ziel, wofür wir ringen, ringen, bis wir es erreicht. Bis als auserstörter Knecht schaut, als der Freiheit Sonne steigt.